Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Heute, liebe Hörerinnen und Hörer, steht wieder die historische RIAS-Reihe »Es geschah in Berlin« auf dem Programm. Echte Kriminalfälle aus den Akten der Westberliner Kriminalpolizei, die von damaligen Publikumslieblingen, bekannt aus Film, Funk, Fernsehen und von den Boulevardbühnen Berlins, nachgespielt wurden. Vor einem Monat, bei der teuren Reise nach Italien, war die Kabarettistin Beate Hasenau zu Gast. Sie erinnern sich an Schnurzel, halb ich? Nächsten Monat wird es Günter Pfitzmann sein. Und als treibende Kraft der heutigen Folge glänzt Gerd Duvner, der vor allem als Synchronsprecher bekannt ist. Da die Episoden immer so schön kurz sind, haben wir auch heute wieder Zeit für einen anschließenden Vorblick auf die Krimis des kommenden Monats. Doch zunächst Folge 456 aus dem Jahr 1969, in der sich alles um des Deutschen wichtigstes Möbelstück dreht. Der Trick mit dem Fernsehkabel. Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommenden Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Gottfried? Ja, was ist? Was ist? Wo steckst du denn? Na, hier. Ja, sag mal, du machst mir Spaß. Wolltest du darum die Couch als erstes hier aufgestellt haben, damit du dich hier langlegen kannst? Ach, Mann, muss ich mal ausruhen, Anna. Ja, das kenne ich von dir, ja, Gottfried. Aber doch nicht gerade, wenn man in eine neue Wohnung einzieht. Wieso nicht? Dann erst recht, ne? Sonst verliert man die Übersicht. Die Übersicht? Bei 3 Zimmern, du übertreibst ganz schön. Ah, du mach noch mal Pause, Anna. Nee. Erst müssen wir mal ein bisschen weiter sein. Ah, ja? Du bist langweilig. Ach, ja. Nun lass mal, erheb dich gefälligst, Gottfried, komm schon. Nee, du hörst doch, ich will nicht. Hast du den Fernseher schon ausgepackt? Ja, das fehlte noch, jetzt Fernsehen. Oder was sonst? Komm, gib mal her den Kasten. Hol dir selber, wenn du nichts essen willst, sonst musst du erst helfen, das Geschirr auspacken. Ich denke, du hast Würstchen. Ja. Willst du die vielleicht aus der nackten Hand essen? Warum nicht? An der Würstchenbude, da hast du auch keine fertig eingerichtete Wohnung. Oh, Mensch, hast du den Kasten gut verpackt. Ich? Wieso? Ach du? So. Ja, komm, fass mal an, ja? Fass mal an. Und wohin? Danke. Hier steht doch aber noch gar kein Tisch. Ist ja egal, hier auf dem Boden im Runter. Also, sonst bist du immer so pinselig mit deinem Fernseher und jetzt kann er sogar auf dem Boden stehen. Du kannst auch bloß meckern. Hör mal hier, noch mehr hierher. Ja. Hierher. Das kommen wir noch nicht an die Hausantenne ran. Ja, ist gut. So, nun mach die Würstchen warm. Komm, ich setz inzwischen den Kasten hier in Gang. Aber ich hab da doch gar keinen Topf draußen. Soll ich die Würstchen in der Büchse warm machen? Das kannst du halten, wie du willst. Und lass mich erstmal hier mit dem Fernseher machen. Bitte, wenn du davon satt wirst. Was ist denn hier los? Das geht ja gar nicht. Der Stecker passt hier überhaupt nicht. Anna? Ja, Moment. Nee, nicht Moment. Nun, komm mal her. Das ist doch nur schon wieder. Für dich kann man dauernd hin und her tanzen. Immer zum Hausvater und frag mal, wie das mit der Hausantenne ist da. Unser Antennenstecker, der passt nicht, sagst du. Hm? Hier, in die Steckdose. Nee, der kann ja auch nicht passen, wenn sie nicht das richtige Antennenkabel haben. Ach, das müssen sie auch wissen. Das haben sie auch in ihrem Mietsvertrag. Wieso in Mietsvertrag? Ja, in dem Mietsvertrag steht ausdrücklich für die ganzen Neubauten hier, dass ein besonders Antennenanschluss und so, also wie gesagt, ein Kabel brauchen. Ach so? Nicht ach so. Sondern bestimmt, das kostet so ungefähr 25 Mark. Ach. Ja, anders geht es nicht. Dafür haben sie auch die Gemeinschaftsantenne, nicht? Also, Den ersten Abend in der neuen Wohnung haben wir kein Fernsehen. Das fängt ja... Kein Fernsehen mehr, also ich muss schon sagen, du. Also das fängt ja schön an, oder? Warum hast du dich denn nicht früher dafür interessiert? Na, wieso ich? Du hast dich doch die ganze Zeit um unsere neue Wohnung interessiert, gell? Ja, na und? Den Mietvertrag haben wir dann doch zusammen gemacht, oder nicht? Na ja, nun kommen wir nicht gleich wieder krötig, nicht? Na ja. Ich war ja immer dafür, wir kaufen uns einen Batteriefernseher, aber du wolltest ja nicht. Ja. Hätten wir jetzt wenigstens was sehen können, ne? Dann stehen wir da, neue Wohnung, keine Ahnung, was los ist. Hm. Du bist ja bloß sauer, dass du deinen Krimi nicht sehen kannst. Ja, das kommt noch hinzu, jawohl. Das verschlimmert die Sache noch. Du wirst ja mal einen Tag ohne Leiche auskommen. Wenn du auf deinen Vico verzichten kannst? Wieso? Ist er heute? Allerdings. Ach, das sagst du mir jetzt? Dann hättest du doch den Fernseher auch ein bisschen früher ausprobieren können. Ach nee, jetzt wirst du munter, ja? Ja. Wegen deinem Vico, ne? Na ja. Willst du nur ein Würstchen? Nee, danke, nee, ich gehe mal ein bisschen raus. Hier wird es wohl irgendwo noch eine Kneipe geben, wo es eine Bulette oder sowas gibt und wo sie einen Fernseher haben. Also, du guck mal einer an und ich murkse hier weiter, ja? Nee, einer muss es doch machen, ne? Ach. So, wer kommt denn jetzt noch? Tja. Wenn man gerade eingezogen ist, dann kommt... Vielleicht sind es die Lehmanns, die kommen ja immer im falschen Augenblick. Ach. Guten Abend. Guten Abend. Entschuldigen Sie die Störung so spät noch, aber ich habe leider so viel hier zu tun, dass ich zu manchem einfach nicht früher kommen kann. Aha, ja, und was wünschen Sie? Ich komme wegen Ihrer Fernsehanlage. Ach ja, bitte. Treten Sie näher, ja. Gottfried? Ja, ich habe schon gehört. Komm doch mal. Guten Abend. Guten Abend. Ich komme im Auftrag der Hausverwaltung. Hier gibt's ja bereits Veranstaltungen wegen dem Fernsehempfang über die Gemeinschaftsantenne, nicht? Da kommen Sie genau richtig. Sehen Sie auch schlecht? Nö, ich sehe noch ganz gut. Aber unseren Apparat, den kriegen wir nicht in Betrieb. Kommen Sie doch mal mit, ja? Ja. Bitte. Wir sind nämlich bei hier. Unser Stecker hier, der passt nicht. Sind Sie hier? Dieser. Der Stecker. Ja, sehen Sie, darum geht's ja gerade, ne? Ja. Sie haben nicht das richtige Zwischenkabel für den Antennenanschluss. Ach, das hat vorhin schon der Hauswart gesagt. Ja. Halt dich doch mal raus, komm. Was denn für ein Zwischenkabel? Naja, also Sie brauchen für den Anschluss an die gemeinsame Hausantenne ein bestimmtes, genormtes Anschlusskabel. So. Ja, und ohne dieses Kabel können Sie hier auch nicht fernsehen. Ja, das haben wir schon gemerkt, ja. Wenn man das früher gewusst hätte. Jetzt können wir uns erst morgen so ein Ding besorgen. Aber nicht doch. Nee, dazu bin ich ja hier, ne? Um Ihnen zu helfen. Ich habe so ein Zwischenkabel mit. Mann, das ist ja prima. Ja, das kann ich Ihnen sofort montieren. Das heißt, es ist da gar nichts weiter zu montieren. Nur das Kabel, das geht auf Ihre Kosten. Ja. Dafür ist es allerdings auch eine einmalige Anschaffung. Und kostet? 25 Mark, hat der Hauswirt gesagt. Ja, normalerweise, nee, Frau. Aber ich kann Ihnen mit einem Sonderpreis dienen. Nee, also noch mehr kommt nicht in Frage. Nicht, nicht mehr, sondern weniger. Was? Ich kann Ihnen den Kabelanschluss für 18 Mark lassen, wenn Sie ihn sofort haben wollen. Nee? Ja. Na, was denn? Gottfried. Dann machen Sie mal an, gleich. Ja, hier, bitte. Ja. Sehen Sie mal, das ist ganz einfach. Ne? Dieser Anschluss hier, der führt zu Ihrem Apparat. Ja. Und der Stecker, der kommt in... Moment mal. Soll der Apparat hier stehen bleiben? Na, ungefähr, ja. Ja, dann geht's. Ja, sonst müssen Sie eventuell noch ein Zwischenkabel haben. Nee, also das geht schon da so... Sehr schön. Ja. So. Es geht ja schon. Natürlich. Was dachten Sie denn? Ha, da ist er. Sehr schön. Ja. Gibst du mal 18 Mark, Anna? Ja, ich? Ach so, ja, sofort. Kommen Sie doch gleich mit. Ja, siehst du, du regst dich immer gleich auf und jetzt funktioniert der Kasten auch. Als Fibilla hast du auch was gesagt. Aber deswegen ist es ja doch so, dass wir so ein extra Kabel gebraucht haben. Na und? Na ja, nur schön, wir haben sie ja jetzt. Aber es klingelt. Ja, ich höre. Sag mal, wer kommt denn nur noch? Ach. Doch, die Lehmann? Also mitten in der schönen Sendung. Ach. Ach, entschuldigen Sie vielmals. Sie sind heute erst eingezogen, nicht? Ja. Sie sind unsere neuen Nachbarn. Ich höre gerade, dass Ihr Fernseher läuft. Ach, ist es zu laut? Nein, nein, das nicht gerade. Im Gegenteil. Da singt doch jetzt der Vico, nicht? Ja. Ach, Sie haben es gut. Ich wollte mal fragen, ob ich nicht mal einen Augenblick zuhören könnte und gucken. Ach so, ja, bitte. Kommen Sie nur. Aber bloß, wenn ich Sie nicht störe, natürlich. Ach, wo? Gottfried? Ja? Das hier ist unsere neue Nachbarin. Sehr angenehm, ja. Ich beneide Sie. Wissen Sie, Sie können wenigstens fernsehen. Sie haben das richtige Kabel für die Antenne. Na, Sie nicht? Na, nein, leider. Ja, dafür muss ich natürlich rechtzeitig interessieren. Das habe ich ja. Ich hatte ja eins, aber... Aber da war vorhin ein Herr da, von Bosch, das heißt im Auftrag der Hausverwaltung. Und der hat den Anschluss kontrolliert. Und da hat er festgestellt, dass ich den falschen Stecker für die Dose habe. Und da hat er das Kabel mitgenommen. Ach. Und jetzt stehe ich da, ne? Ja. Man kann mir erst morgen das neue Kabel bringen. Dabei kriege ich es wenigstens noch billiger, für 18 Mark. Aber heute ohne Fernsehen. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mich ein bisschen mitgucken lassen. Eigentlich wollten wir gerade weggehen, nicht? Wir wollten noch weggehen, Gottfried? Ja, aber ich bitte Sie, lassen Sie sich doch nicht aufhalten. Sie können mir ja so lange das Ding da anvertrauen. Unserem Fernseher? Ach wo, bloß Ihre Strippe. Ja. Was? Ach, das ist ja ulkig. Genauso war mein Kabel auch. Aha. Können Sie mir das nicht pumpen? Sie können sich's ja noch wiederholen, wenn Sie nach Hause kommen. Wissen Sie, ich bleibe immer sehr lange auf. Sie können ruhig noch in der Nacht bei mir klingeln. Weißt du, ich möchte lieber nicht mehr weggehen, Gottfried. Nicht? Nö, mir ist nicht gut. Naja, dann bleiben wir, Anna, nicht? Dann. Ja, ja, mach doch nichts, ne? Wenn ich noch ein bisschen bleiben darf. Tja, Anna, natürlich, Frau... Ach so, Sander, Frau Putz, Sander. Ja, Frau Sander. Schließlich sind Sie ja unsere Nachbarin, nicht? Mhm. Ist doch unsere Nachbarin, Gottfried. Ja, natürlich nicht. Also selbstverständlich, Frau Sander, ja. Sie sind reizend, ganz reizend. Ach, bin ich glücklich, dass ich hier solche Nachbarn bekommen habe. Wissen Sie, man kann ja auch sehr reinfallen damit, nicht? Darf ich mich hier hinsetzen? Ja, bitte. Ja, bitte, machen Sie es nur bequem, ja. Das ist ja nur ein Pech, dass wir heute gar nicht fernsehen können. Ja, es tut mir auch leid für Sie, aber ich bringe Ihnen gleich morgen Vormittag so ein Anschlusskabel. Mhm. Wenn Sie mir das Geld dafür mitgeben wollen, dann kann ich es Ihnen zum Vorzugspreis von 15 Mark besorgen. Normalerweise müssen Sie nämlich 25 dafür hinlegen. Ach so. Na ja, gut, dann gebe ich Ihnen das Geld gleich mit. Ja, wie Sie wollen. Sie brauchen natürlich nicht, nee. Bloß, wenn ich's Bill ja kriegen soll, dann muss ich die Summe gleich hinblättern, ne? Ja, sonst geht's über Lieferschein, ne? Und dann kostet's den vollen Preis. Nein, ich gebe Ihnen das Geld gleich mit. Ich hab das wohl im Mietvertrag gelesen, dass ich meinen Fernseher bloß mit so einem vorschriftsmäßigen Kabel an die Dose für die Hausantenne anschließen kann. Aber das kennt man doch. Mit so einer Faxen will immer bloß einer Geld verdienen, wa? Ja, ich weiß nicht. Na, ist doch meistens so, nicht? Also jedenfalls wollte ich ganz gescheit sein und denke, ich will euch was husten. Aber kriege kein richtiges Bild drin. Da wusste ich ja nur, die haben recht. Ich brauche ein extra Kabel. Gehe also den anderen Tag zur Hausverwaltung und sage, wo kriegen so ein richtiges Antennenkabel für den Fernseher? Sagen die... Bei uns, sage ich, nur schön, her damit. Macht 22 Mark, sagt der, in die Büro von der Hausverwaltung. Ich sage, ihr seid ja ganz schöne Geldschneider, sage ich. Aber ich nehme natürlich das Ding. Ne? Ja, ich verstehe. Sie, da haben Sie aber noch Glück gehabt. Ich habe 25 zahlen müssen, wie ich hier in den Block eingezogen bin. Na ja, nur warten Sie mal, nicht? Ich habe also das Kabel, stecke drin und kriege auch ein prima Bild. Ich bin gerade bei der Abendschau, da klingelt's. Erst wollte ich ja nicht aufmachen. Aber dann bin ich doch zur Wohnungstür. Guten Abend. Guten Abend. Ich komme von der Firma Siemens, Kundendienst. Wir betreuen in diesem Häuserblock die Fernsehanschlüsse für die Hausantenne. Naja, nun habe ich den Auftrag, Ihren Anschluss zu überprüfen. Uns sind nämlich Beschwerden über Empfangsstörungen zugegangen. So? Na, dann kommen Sie mal rein. Ich mache gewiss keine Störung. Nee, Sie vielleicht nicht, aber womöglich Ihr Antennenanschlusskabel. Darf ich das mal kontrollieren? Sie dürfen. Da habe ich keine Sorge. Ich bin natürlich ganz stolz und sicher. Der guckt sich das Kabel an und sagt mit immer, tschu, tut mir leid, Ihr Anschluss ist nicht einwandfrei. Die Störung kommt wahrscheinlich von Ihnen. Doch, von Ihnen. Ich sag, das kann doch ja nicht sein. Ich hab doch das Kabel gerade erst gekauft. Da meint der, dann hat man ihnen etwas Falsches gegeben. Und es ist ja weiter keine Tragödie. Ich bringe ihnen den vorschriftsmäßigen Anschluss, nehme ihr Kabel mit, da kostet sie der ganze Spaß bloß 5 Mark. Ja, ist ja allerhand. Ja, ja, das fand ich auch. Geben also das Ding mit, nicht? Und gehe natürlich am nächsten Morgen gleich zur Hausverwaltung und will dem da den Kopf waschen, weil er mir was Falsches verkauft hat. Da höre ich, von Siemens? Wieso war da ein Mann von Siemens? Unsere Hausantennenanlage ist doch von Bosch. Und da ist auch der Bosch-Kundendienst zuständig. Nur, also ich kann nicht sagen, ich war gewappnet, dass dieser Fritze mir ankommt mit dem anderen Kabel. Ja, ja, sehr richtig. Das kennt man doch. Ne? Einer will immer schlauer sein als der andere. Ja, eben. Aber ich warte und warte. Der Mann ist bis jetzt noch nicht gekommen. Weder mit meinem Kabel, das er mitgenommen hat, noch sonst überhaupt. Ist nicht möglich. Ja, doch. Oder denken Sie vielleicht, ich spinne? Allmählich habe ich das Gefühl, hier stimmt irgendwas nicht. Meinen Sie? Tja, also da muss ich Sie enttäuschen. So werden Sie in Ihrer neuen Wohnung niemals einen einwandfreien Fernsehempfang haben. Im Gegenteil. Ja, Sie werden auf diese Weise auch Ihre Nachbarn stören. Ja, darum schickt mich auch die Hausverwaltung zur Kontrolle in alle neu bezogenen Wohnungen. Hier brauchen Sie ein ganz anderes Anschlusskabel. Ach du liebe Güte. Kein Grund zur Verzweiflung, die Frau. Man kann den Schaden leicht beheben. Jedenfalls, ehe die Post mit ihren Peilgeräten dahinter kommt, dass Sie den Empfang der anderen stören. So schlimm ist das? Ich sag doch gerade, so schlimm ist das nicht. Das kriegen wir schon hin. Sie brauchen nur ein anderes Kabel. Und was kann das kosten? 25 Mark, normalerweise. Ja, ich kann Ihnen aber helfen. Meine Firma hat für die sozial Schwachen immer Sonderangebote zur Hand. Sozial Schwachen? Ich bin keine kleine Rentnerin. Das habe ich euch ja nicht sagen wollen, nee, Frau. Aber ich kann Ihnen das richtige Kabel für nur 18 Mark anbieten. Natürlich nur, wenn Sie wollen. Ich habe zufällig so ein Kabel bei mir. Ach so. Tja, also, wenn Sie es wünschen, dann kann ich Ihnen dieses Kabel für, wie gesagt, nur 18 Mark hier lassen. Tja, das nehme ich natürlich gern an. Na, sehen Sie. Kann ich mir das Kabel mal ansehen, das Ihnen der Mann verkauft hat? Tja, warum denn? Mein Apparat funktioniert doch. Ach nee, deshalb nicht. Ich habe nur eine bestimmte Vorstellung, weil er bei mir ja auch war. Also bitte, wenn Sie meinen. Ja, ich hatte zunächst nur eine Vermutung, Herr Kriminalbeamter. Ja. Aber dann habe ich gesehen, dass ich recht hatte. Das Kabel, das der Mann der alten Dame verkauft hatte, war genau das, was er bei mir als unrichtig mitgenommen hatte, ja. Sind Sie da so sicher? Ja, ganz und gar, Herr Kriminalbeamter. Ich hatte mir an dem Stecker ein Zeichen gemacht, um es immer in der gleichen Stellung in die Anschlussdose zu stecken. Ja, ich wollte Ihre Aussage auch nicht bezweifeln. Nur, wissen Sie, wir haben bei der Kriminalpolizei natürlich sehr gern weitgehend fundierte Verdachtsmomente. Nicht? Ja. Und dieser Mann ist jetzt offenbar schon in einer ganzen Reihe von Fällen immer in der gleichen Weise aufgetreten. Wie sieht er nach Ihrer Erinnerung aus? Tja, wie ziemlich groß, war. Also viel größer jedenfalls als ich, war. Also ich würde denken, so ungefähr 1,80. 1,80? Ja. Hm. So mit breiten Schultern, volles Gesicht, mittelblondes Haar. Ich glaube, ja, mittelblond. Ganz hell jedenfalls nicht. Hm. Aber voll, war. Okay. Auch das Gesicht ein bisschen voll. Schätzungsweise so die 30, würde ich jedenfalls denken. Ja, danke, das ist schon ganz schön. Noch eins, hat er einen Monteuranzug an oder wie war er gekleidet? Nein, zu mir ist er in einem weißen Kittel gekommen. Aha, ja, das hat er sonst auch gelegentlich getan. In einigen Fällen trat auch ein Mann in Monteurkleidung auf. Wahrscheinlich der gleiche, der übrigen Beschreibung nach. Na, ich danke Ihnen zunächst einmal und noch eins, würden Sie den Mann bei einer Gegenüberstellung wiedererkennen? Ganz bestimmt. Ja, ganz bestimmt? Ja, wieso? Zweifeln Sie? Nein, ich will nicht zweifeln, aber wir haben da schon die merkwürdigsten Dinge erlebt. Manchmal glaubt jemand, einen Täter schon auf einem Foto zu erkennen und dann bei der persönlichen Gegenüberstellung dann überhaupt nicht mehr, nicht wahr? Und dann wieder sagt ein Zeuge auf einer Lichtbildvorlage hin, nein, der war es bestimmt nicht. Und dann bei einer Gegenüberstellung sagt er sofort, ja, der, nur der war es. Und wir sind aber bei der Kriminalpolizei immer bestrebt, jedes Zweifelsmoment auszuschließen. Ich kenne den Mann bestimmt wieder. Ja, umso besser. Also, dann werden wir Sie rufen, wenn wir soweit sind. Gibt's gar nichts Neues, Herr Frank? Ja, nichts, was Sie als Pressemann nicht aus unseren täglichen Informationen hätten entnehmen können. Ich weiß, dass es immer noch ein kleines Extra im Hintergrund gibt. Ja. Ich brauche eine kleine Story für meine Zeitung, Herr Frank. Ja, ist es eine kleine oder eine ganz kleine? Meinetwegen auch eine ganz kleine. Schön. Ja, also, vielleicht können Sie da mithelfen. Wir suchen nämlich nach einem Mann, einem Trickbetrüger, der seit einiger Zeit in Neubauvierteln auftritt. Überall da, wo eben Leute in die lang ersehnten Wohnungen einziehen. Und diese Menschen sind von vornherein immer in einer gewissen Hochstimmung. Das wissen natürlich auch gewisse zweifelhafte Zeitgenossen. Ich erinnere nur an Trickbetrüger, die solchen neuen Mietern Grillpfannen und Ähnliches als unvermeidliches Zubehör zu ihren Elektroherden und dergleichen aufschwatzen. Ja, und jetzt haben wir es mit einem Mann zu tun, der Neubaumietern für eine hauseigene Gemeinschaftsfernsehantenne an sich tatsächlich notwendige Anschlusskabel für ihr Gerät aufschwatzt. Der angeblich im Auftrag der Hausverwaltung oder einer bekannten Industriefirma kontrollieren kommt und dann feststellt, dass ein vorhandenes Kabel nicht zulässig ist, es mitnimmt, ein neues zu liefern verspricht, sich dafür den Preis im Voraus geben lässt und dann nie mehr erscheint. Und obendrein das mitgenommene Kabel dann bei einem Hausnachbarn sofort wieder verkauft. Ja, aber ich fürchte, das ist wohl für Sie eine ziemlich langweilige Story, was? Nicht unbedingt, Herr Frank. Nein? Sofern Sie den Mann noch nicht haben. Nein, wir haben noch nicht. Aber wir haben über die Personalbeschreibung hinaus auch keinerlei Anhaltspunkte. Hier wird eben mit einem neuen Dreh umgegangen. Den kann natürlich ein alter Betrüger aufgegriffen haben. Es ist ja heute nicht mehr so wie ehedem, dass ein Straftäter sich immer an die gleiche Begehungsart hält, die ihm einmal Erfolg gebracht hat. Mit anderen Worten, ich soll Ihnen helfen, den Mann zu finden, der als angeblicher Vertreter der Hausverwaltung oder einer Elektrofirma Fernsehanschlüsse verhökert. Ja. Oder sogar vorhandene unter Vorwänden unterschlägt. Naja, also um Klarheit hier sicherzustellen, Sie sollen nicht, weil ich habe Ihnen nur erklärt, dass ich Ihnen als Journalist nur eben das anzubieten habe. Ja, danke. Es kann ja sehr interessant sein. Ja, nun, wenn Sie den Täter kriegen, bestimmt. Der Mann hat, wo er gelegentlich Quittungen ausgestellt hat, immer mit verschiedenen Namen unterschrieben. Für uns war ja die Frage natürlich zunächst, hat eine der Firmen, die tatsächlich mit der Kontrolle und Installation solcher Anschlusskabel für Gemeinschaftsantennen beauftragt war, womöglich einen unredlichen Mitarbeiter, was ja möglich sein könnte, nicht wahr? Aber dafür hat sich kein Anhaltspunkt ergeben. Tja, und wo dieser Mann auftritt, da erfahren wir ja immer erst hinterher davon. Natürlich. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Na? Ja. Na also, Ihr Apparat funktioniert jetzt. Das ist ja wunderbar. Das ist ja fein. Ja, aber mit Ihrem normalen Kabel hätten Sie niemals einen einwandfreien Empfang bekommen können. Ganz abgesehen davon, dass Sie nach Ihrem Mietvertrag ja auch verpflichtet sind, ein zugelässiges Anschlusskabel zu verwenden. Ein zugelässiges? Der Mann meint natürlich ein zugelassenes Kabel. Ja, wieder mal eines, das er zuvor einem anderen Hausbewohner als unkorrekt ausgespannt und hier einem weiteren verkauft hatte. Immer wieder der gleiche Trick, aber auf wessen Konto kommt er? Der Mann hat doch gesagt, dass er in Ihrem Auftrag kommt, im Auftrag der Hausverwaltung. Ja, das hat er gesagt. Ja! Ja, aber sagen kann doch mancher was. Da sollten Sie uns besser erst mal fragen. Aber der Mann ist doch erst gekommen, als hier im Büro der Hausverwaltung kein Dienst mehr war. Ja, dann hätten Sie ihn abweisen sollen, nicht? Und hätten sagen müssen, Sie wollen erst mal fragen und er soll am nächsten Tag noch mal wiederkommen. Ja, mit diesem Standpunkt hat der betreffende Hausverwalter zweifellos recht, nur wer verhält sich schon so? Namentlich, wenn es sich darum handelt, dass jemand, der eben eingezogen ist, gern sein Fernsehgerät in Betrieb nehmen möchte. Und so hat dieser Mann eben weiterhin Erfolg mit seinem Trick. Und es geht zumeist, bis doch mal einer besonders misstrauisch ist oder zumindest extra vorsichtig. Ja, haben Sie einen Ausweis? Einen Ausweis? Wie meinen Sie denn das? Also wollen Sie Ihren Fernseher nun benutzen können oder wollen Sie nicht? Ich bin von der Hausverwaltung beauftragt, die Anschlusskabel zu überprüfen. Ja, aber dann werden Sie doch einen Ausweis haben. Diese Frau hat sich ganz gewiss am richtigsten verhalten. Jeder beauftragte ehrliche Handwerker wird sich nicht weigern, seinen Ausweis oder seinen Auftrag oder sonst ein legitimierendes Schreiben vorzulegen. Und wenn jemand einen solchen Beleg nicht bei sich hat, wird er, natürlich Ehrlichkeit vorausgesetzt, wiederkommen. Wirklich weigern, wie gesagt, wird er sich nicht. Sollte er sich jedenfalls nicht. Aber wie wenige Betroffene sind wirklich so vorsichtig. Wozu kann ein solcher Betrüger immer weiter auftreten? Und wir von der Kriminalpolizei stehen vor der Frage, wie können wir einen solchen Mann unschädlich machen? Wie können wir seiner habhaft werden? Kriminalpolizei Frank? Ja? Ja? Wo bitte, sagen Sie? Sandkrugbaude. Ja, danke. Ach, da drüben, das ist ja wohl das Lokal. Ja, Sandkrugbaude. Halten Sie mal an, bitte. Guten Tag. Tag. Ist ja kein besetzter Stuhl hier zu haben. Bin ich wohl der einzige Gast hier. Ja, um die Zeit her ist ja nie was los. Mein Lokal flutscht meist erst abends. Ach so, ja, ja. Und hatten Sie heute noch keine Gäste? Doch, so Sticker zwei, drei. Wieso? Ja, nur ich wollte hier einen Herrn treffen, einen Mann in einem weißen Kittel oder Monteuranzug. Ach, den Fernsehfritzen, ja? Ja, kennen Sie ihn? Ja, der war schon ab und zu hier, ja. Mhm. Vorhin auch. Ja, ja, nur eben, deshalb bin ich hier angerufen worden. Jemand hat ihn hier gesehen. Ach, sagen Sie, wie lange ist er denn schon weg? Na, 5 Minuten vielleicht. Oh, danke, ja. Hallo? Hallo? Ja, bitte. Sind Sie der Herr, mit dem ich telefoniert habe, wegen des Gauners? Ach so, ja, wahrscheinlich. Wenn Sie mir gesagt haben, dass der angebliche Fernsehmonteur hier in der Sandkrugbaude sitzen soll, ja, dann... Ja, das war ich. Und dann habe ich gesehen, dass er rausgekommen ist. Und da bin ich ihm nach. So. Er ist da drüben in ein Haus reingegangen. Da muss er noch drin sein. Na ja, dann wollen wir doch mal sehen. Das ist er. Jetzt zieht er seinen Kittel aus und rollt ihn zusammen. Ja, nur still mal, das sehe ich ja auch. Guten Tag. Tag. Ja, Moment bitte. Was ist denn? Kriminalpolizei, ich muss Sie bitten, mit mir zu kommen. Wie bitte? Tja, na, Sie tun ja ganz schön harmlos. Was will denn die Frau? Darüber reden wir noch. Kommen Sie jetzt erstmal mit, bitte. Das kann ja wohl nicht Ihr Ernst sein, Herr Kriminalbeamter, was Sie mir hier alles vorhalten. Also, damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Dass ein Beschuldigter bestreitet, ist für uns natürlich nichts Neues. Wer nach einem Automatendiebstahl mit den Manteltaschen voller Zigarettenpackungen erwischt wird, ist leicht zu überführen. Bei Betrügern ist das nicht immer so einfach, es sei denn, man fasst sie gerade auf frischer Tat. Dann sind sie aber meist auch nur bereit, diesen einzigen Vorgang zuzugeben. In solchen Fällen sind Zeugen, möglichst sichere Zeugen, besonders nötig. Wir holen alle Geschädigten herbei und stellen sie nacheinander einer Gruppe von Männern gegenüber, die einander möglichst ähnlich sehen und unter denen sich auch der Beschuldigte befindet. Der dritte von links ist es. Der Mann mit der Nummer 5. Also, ich möchte sagen, der Herr, der das Schild mit der 3 umhängt. Doch. Der erste auf der rechten Seite, ganz bestimmt. Nein, aber, nein, der vierte von links. Alle Gegenübergestellten haben uns denselben Mann bezeichnet. Obwohl wir, um ganz sicher zu gehen, die Gruppierung und die umgehängte Nummer mehrfach gewechselt haben. Es kommt sehr selten vor, dass ein Beschuldigter angesichts so vielfältigen Wiedererkennens nicht kapituliert. Es würde ihm auch nicht viel helfen. Unser Mann hier sieht ein, dass weiteres Leugnen keinen Zweck und Sinn mehr hat. Naja, also gut, nur haben Sie mich. Viel ist ja sowieso bei der ganzen Sache für mich nicht rausgesprungen. Für den einzelnen Betroffenen war schon schlimm genug. Das wäre nicht nötig gewesen. Gerade wenn Ihnen jemand etwas besonders billig zum Vorzugspreis anbietet, da sollten Sie vorsichtig sein. Niemand hat etwas zu verschenken. Aber gerade für Geschenke, für gute Geschäfte sind die meisten Menschen anfällig. Das weiß auch jeder Betrüger. Darum immer wieder Vorsicht, verlangen Sie von fremden Handwerkern einen Ausweis oder einen schriftlichen Auftrag. Scheuen Sie nicht den Weg zu Ihrer Hausverwaltung, wenn jemand behauptet, er käme in deren Auftrag. Betrügern kann man nur das Handwerk legen, wenn man sicher auftritt und mit Geduld.